WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Hoffentlich ihr auch. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute haben wir es frei. Das Thema, die Sendung, freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin ist Alexandra und sie ist 36. Guten Morgen, Alexandra. Ja, schönen guten Morgen. Und zwar geht es um das Thema, was ich ansprechen wollte, der Terrorverdächtige, der sich umgebracht hat. Großes Thema, große Empörung heute. Ja, ich habe so ein bisschen lachen müssen darüber, wie das passieren kann. Warum hast du darüber gelacht? Ja, wenn man das so mitverfolgt hat, wie das die ganze Zeit abgelaufen ist, bis man den überhaupt bekommen hat, diese ganze Observierung, dann dieser Zugriff, der ja starten sollte, der nicht dann, wo er denen ja durch die Lappen gegangen ist, dann wo diese zwei Syrer oder drei Syrer sind es jetzt mittlerweile, die den angeblich festgenommen haben, dann in die JVA überbracht wird, wo der Richter schon festgestellt hat, da ist eine Suizidgefahr, wie man den eigentlich allein in eine Zelle lassen konnte und nicht in einer speziellen Zelle untergebracht hat. Ja. Allerdings, wenn es nicht so ernst wäre und so traurig wäre, müsste man darüber lachen. Ja. Das heißt, du siehst auch darin ein Riesenversagen der zuständigen Behörden. Ja, nicht nur der zuständigen Behörden, auch der Psychologin, weil die also absolut wohl wenig Grundwissen darüber hatte und auch keinerlei Erfahrung. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, da hat niemand was im Fernsehen zu gesagt. Da war eine Psychologin. Konnte diese Psychologin die Sprache des Täters, des mutmaßlichen Täters? Das glaube ich nicht. Ich glaube das auch nicht. Um so eine weitreichende Entscheidung zu treffen. Dolmetscher müsste man eigentlich dazu haben und vor allen Dingen ein wirklicher Psychiater der psychiatrischen Forensik, so kenne ich das. Nee, weißt du, Alexander, in dem Fall hätte mich das Urteil einer Psychologin und eines Psychiaters überhaupt nicht interessiert. Das ist ein hochgefährlicher Mann gewesen. Ja, natürlich. Und der gehört in extremste Sicherheitsverwahrung. Ja, vor allen Dingen hätte man ihn fixieren können, nachdem er ja schon alleine die Lampe runtergerissen hat. Ja, natürlich, ja. Ja, man hätte, der war ja dann auch eine Steckdose gewesen, hätte am Strom rumgefummelt. Ja. Spätestens da hätte man ihn, sagen wir es mal, auf der Krankenstation, da gibt es spezielle Betten, dass die fixiert werden können. Ich wundere mich, dass sich der Generalbundesanwalt nicht früher eingeschaltet hat und veranlasst hat, dass dieser Täter nicht in ein Hochsicherheitsgefängnis kommt. Ja. Ich finde, das ist in einem solchen Fall angesagt. Heute war im Heute-Journal hat sich der Justizminister von Sachsen dazu geäußert. Der tat mir fast leid, wie er versuchte, das irgendwie hinzudrehen. Er persönlich kann da ja nichts für. Gut, er trägt politische Verantwortung. Das stimmt. Aber letztendlich ist es ein großes Versäumnis einmal der Gefängnisleitung. Ja, wo ist die eigentlich gewesen? Das ist so diese Frage, ne? Also alleine zuerst sollte er alle 15 Minuten kontrolliert werden, dann alle 30 Minuten, dann jede Stunde. Also wie können die das so entscheiden? Normalerweise hätte der unter volle Kontrolle bleiben müssen. Aus welchem Bundesland rufst du an? Aus Hagen. Aus Nordrhein-Westfalen? Ja, genau. Meinst du, dass das in einem anderen Bundesland auch hätte passieren können? Schwer zu sagen, aber ich glaube, NRW ist da doch so ein bisschen besser gestellt. Also die würden schon ganz anders reagieren. Also wenn man sieht, die Polizeistation Hagen, da macht man wirklich ein falsches Wort. Das war auch in der Vergangenheit so. Wir hatten damals in der Gerichtsmedizin einen jungen Mann gehabt. Der ist von Beamten zu Tode getreten worden. Das Verfahren wurde leider eingestellt gegen die Beamten. Die Kamera war kaputt. Der war ein bisschen laut geworden. Den haben sie fixiert, der war Epileptiker gewesen, der ist zusammengetreten worden, ja. Er konnte sich nicht mehr wehren. Ja, du sagst wir. Hast du dort gearbeitet? Ja, ich arbeite noch in der Gerichtsmedizin, ja. Ah, okay, gut, dann bist du ja so mehr oder weniger vom Fach. Ja, eben. In gewisser Weise, ja. Ja. Deswegen kenne ich mich da auch so ein bisschen mit aus. Also ich habe da mit Kollegen heute drüber gesprochen, die haben gesagt, dass das passiert ist. Also dass da ist es unmöglich eigentlich. Man hätte so viele Maßnahmen treffen können, dass das nicht passieren hätte können. Ich glaube, es gibt ein Bundesland, wo es mit Sicherheit nicht passiert wäre, das ist Bayern. Ja, ja. Ich glaube, die haben das ziemlich gut im Griff. Wenn man das so sieht, also auf jeden Fall. Ja, also jetzt ist der Schaden groß, weil dieser Täter, mutmaßliche Täter... Ja, noch gesagt hat, diese drei anderen Syrer, die ihn da festgenommen hätten, wären mit Tat beteiligt. Also die hätten darüber Bescheid gewusst. Also auf jeden Fall hätte er noch viel sagen können und man hätte viel aus ihm herausbringen können. Ja. Vielleicht sogar noch eine Spur bekommen für irgendeinen anderen geplanten Anschlag. Eben, also, weil ich habe mir schon die ganze Zeit die Frage gestellt, wenn er so unter Beobachtung gewesen ist, wie kam er an den Sprengstoff dran? Ja, es ist alles ganz, ganz merkwürdig. Es ist ganz merkwürdig. Auf einmal wurde er da gefesselt der Polizei übergeben. Ja, die werden jetzt als Helden gefeiert. Vielleicht hat der auch recht gehabt und die hatten wirklich was damit zu tun, haben ihn ausgeliefert. Ich glaube, dass die Kollegen, Journalisten aus der Schreibenden und auch aus den anderen Medien da sich richtig hinterhängen werden noch. Und wir werden in den nächsten Tagen sicher eine ganze Menge da noch erfahren. Mhm. Auf jeden Fall, du bist Bürgerin, aber bist auch vom Fach und bist empört. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. So. Also man traut sich schon gar nicht mehr auf die Straße, sagen wir es mal so, ne? Also letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Köln, da habe ich mich auch tausendmal umgedreht, ob da nicht was passiert. Ich habe mich wirklich unwohl gefühlt. Ne? Mhm. Aber ich kann dir sagen, wir haben in Köln einen neuen Polizeipräsidenten, der hervorragende Arbeit macht. Und die Situation ist wirklich merkbar besser, seitdem er hier ist. Das sage ich als Kölner. Mhm, ja, wir hatten jetzt hier, jetzt am Tag der Deutschen Einheit, sind die Freeway Riders in der Innenstadt gewesen, sind die mal vom Club aus in die Innenstadt rein. Da war eine Hundertschaft Polizei auf einmal, ne? Was ist Free Riders? Was ist das? Das ist eine Motorradgruppe, ne? Also eine ganz normale Motorradgruppe, die treffen sich da, machen Veranstaltungen, sind ganz normal einfach zu Fuß in der Innenstadt gelaufen. Riesengroßes Polizeiaufgebot. Abends werden die jungen Mädels überfallen am Bahnhof. Ja. Kein Polizisten in der Nähe. Ich glaube, da müssen wir Kölner das mal übernehmen bei euch. Ja. Alexander, danke für deine Meinungsäußerung. Ich glaube, du hast für viele Leute gesprochen in dem, was du gesagt hast. Vielen Dank. Ja gut, könnte ich noch ein Autogramm haben, und zwar für meine Bekannten? Sehr gerne, dann rufen wir dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ja genau. Okay, dann Alexander, danke ich bei dir. Tschüss. Okay. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 und hier ist Fabian. Fabian ist 17. Guten Morgen, Fabian. Guten Morgen, Domian. Hallo Fabian, 17 Jahre alt, stimmt das? Ja genau, das stimmt. So Fabian, weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich über 4 Jahren fast mich und einen Klassenkamerad umgebracht hätte. Wie bitte? Da warst du 13? 12, um genau zu sein. Du hättest fast dich und einen Klassenkameraden umgebracht? Ja. Erzähl mal, was da passiert ist. Ja, also es war so, bevor ich da jetzt so wirklich erzählen kann, was da überhaupt vorgefallen ist, vielleicht erstmal so meine Hintergrundgeschichte erzählen. Und zwar, ich komme aus einer Familie, die sich anfangs sehr gut verstanden hat. Ich habe einen Stiefvater und der war anfangs wie ein richtiger Vater für mich. Mhm. Dann hat er irgendwann mit meiner Mutter ein eigenes Kind bekommen. Wie alt warst du, als der Vater zu deiner Mutter kam? Ich war 10. Mhm, okay. Mhm. Und er war wie ein richtiger Vater für mich und dann als ich Ende 11 war, also Anfang 12, kam dann ein kleiner Bruder von mir auf die Welt. Mhm. Und ich muss dazu sagen, damals litt ich stark an ADHS. Mhm. Und ich habe mich immer mehr vernachlässigt gefühlt von meiner Mutter, von meinem Stiefvater. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie mehr für meinen kleinen Bruder da waren als für mich, was ich natürlich verstehen kann, weil ein kleines Kind braucht mehr Pflege. Klar. Hat der Stiefvater sich denn merklich für dich anders dir gegenüber verhalten? War der unfreundlicher als vorher? Er war unfreundlicher und meines Erachtens auch irgendwie ein bisschen aggressiver. Mhm. Und okay, das ist so die familiäre Vorgeschichte. Das heißt, da war familiär schon eine ganze Menge bei dir nicht in Ordnung und du hast dich alleine gefühlt und einsam und nicht verstanden. Genau. Und für mich war das natürlich in der Schule auch nicht leicht. Ich meine, ich hatte ADHS, ich war der Außenseiter in der Klasse. Ich wurde fertig gemacht. Mhm. Also man hat mich beschimpft, beleidigt, nach mir gespuckt, Sachen nach mir geworfen und alles Mögliche. Okay. Und ich bin auch zur Vertrauenslehrerin gegangen und habe gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Mhm. Und die ist dann auch in die Klasse gekommen und hat versucht, mit der Klasse zu reden. Warum waren denn die Klassenkameraden so gegen dich? Ich war anders als sie. Mhm. Ich war damals, also mittlerweile nicht mehr, aber damals war ich extrem ein Einzelgänger. Mhm. Ich bin stark aufgefallen durch mein ADHS und deswegen... Warst du ausgegrenzt in der Klasse? Genau. Mhm. Und so, dann kam die Lehrerin auch mal da rein und hat versucht, mit denen zu reden. Was ist dabei rumgekommen? Ja, also nichts Besonderes. Sie hat gesagt, dass wir es doch nochmal versuchen sollten. Mhm. Es hat aber letztendlich nichts gebracht. So, jetzt erzähl mal, was passiert ist, dass du fast dich und einen anderen Jungen umgebracht hättest. Ja, also es war so, es war die Phase, wo ich dann angefangen habe, über das Leben nachzudenken, warum es mich trifft mit dem ADHS, warum ich so bin und dann natürlich auch, wer bin ich überhaupt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann nicht mehr weiter gewusst und dann habe ich ein Küchenmesser genommen und bin dann quasi in meine Klasse reingelaufen damit mit erhobenem Messer. Und wollte eben einen Klassenkameraden und danach mich umbringen. Warum? Also der mich am, warum gerade diesen Klassenkameraden? Es war der, von dem es am meisten ausging. Also der mich am meisten unter Druck gesetzt hat, auf dem ich über Monate hinweg einen Hass angesammelt habe. Mhm. Jetzt, damit ich mir das richtig vorstellen kann, die Klasse ist voll besetzt. Alle sind in der Klasse. Du noch nicht. Mhm. Du bist nee, da draußen, du stehst mit deinem Küchenmesser vor der Tür. Ungefähr. Kann ich mir das so vorstellen? Genau. War ein Lehrer schon in der Klasse? Der Lehrer war in der Klasse, ja. Der Unterricht hat auch schon angefangen. Ah ja, das heißt, die Tür war zu? Die Tür war zu. So, jetzt erzähl mal, wie das dann genau gelaufen ist. Du hast die Tür aufgemacht. Ja, ich habe die Tür aufgemacht und dann bin ich mit erhobenem Messer da in die Klasse gelaufen. Direkt auf diesen anderen Schüler zu? Gut, bevor ich auf diesen Schüler los bin, hat mich der Lehrer noch abgebremst. Also der hat mich dann wirklich gepackt, so dass ich ihn nicht verletzen konnte und auch keinen anderen und hat gesagt, ich soll das Messer wegwerfen. Und du hast dich selbst auch dabei nicht verletzt? Nein, ich habe mich dabei nicht verletzt. Das heißt, Gott sei Dank, das ist ganz Schlimmes verhindert worden. Gott sei Dank, und da bin ich auch wirklich dankbar, weil ich mir nicht vorstellen möchte, wie das wäre, wenn ich wirklich jemanden umgebracht hätte. Nun war das ja ein Schock für die Klasse und auch für den Klassenlehrer. Was hat man dann mit dir gemacht? Also ich wurde zum Direktor der Schule gebracht und der Direktor, der hat dann die Polizei verständigt. Mhm, und gut. Die Polizei, die hat mich dann direkt in die Psychiatrie gefahren, nach Kempten. Ja. Und mir ist eigentlich dann erst richtig klar geworden, was ich gemacht habe. Wie lange warst du denn? Du warst ja noch ein Kind. Wie lange warst du in der Psychiatrie? Ich war 3 Monate in der Psychiatrie. Mit Einverständnis deiner Mutter, deiner Eltern? Genau. Genau. Mhm. So, und als du dann da rauskamst aus der Psychiatrie, wie ging es dann weiter? Also dann hatte ich natürlich das Problem, dass ich, die Schule hat mich geschmissen. Mhm. Und ich stand quasi ohne Schule da und es war auch keine andere Schule da, die mich aufnehmen wollte. Und meine Mutter hat sich dann da wirklich dahinter geklemmt und da bin ich ihr auch dankbar und hat dann eben in Kempten eine Schule gefunden. Das ist die Waldorfschule. Ah. Die hat so einen speziellen Unterricht, der sich von den staatlichen Schulen sehr stark unterscheidet. Ich weiß. Und wo man auch Leute offener aufnimmt und wo es genau betont menschlicher zugeht und toleranter genau und so weiter. Und das heißt, die, wussten die Schüler das, was du gemacht hast? Nein, ja, das wussten sie nicht. Das ist auch nicht durchgesickert? Nee, das ist nicht durchgesickert, das habe ich keinem gesagt. Mhm. Noch eine Frage zu der Psychiatrie, in der du vorher warst. Mhm. Wie hast du das dort empfunden? Wie hast du den Aufenthalt dort empfunden? Das war für mich sehr schlimm. Warum? Also ich bin wirklich, ich habe einfach gemerkt, wie das ist, man ist eingesperrt und ich hatte auch immer so dieses Gefühl, so ein bisschen behandelt zu werden, ja, einfach wie ein psychisch Kranker. Mhm. Gut, das war ich vielleicht damals auch. Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen, ja. Oder krank, ja, was ist krank? Auf jeden Fall warst du in einer seelischen Not, so kann man sagen. Genau. Und was haben die denn da mit dir gemacht? Also die haben mich erstmal auf eine neue Medikamentendosis eingestuft, erstmal viele Tests gemacht und dann natürlich in Therapien versucht, mich wieder ins Leben zurückzuführen, um mich die ganze Situation verarbeiten zu lassen. Aber du würdest sagen, auch heute noch sagen, dass diese ganzen 3 Monate, ne, sagst du, warst du da? Mhm. 3 Monate, genau. Dass diese 3 Monate für dich schon sehr, sehr schlimm waren. Die waren sehr schlimm für mich. Aber ich denke, letztendlich war es auch notwendig, weil ich da Zeit hatte, nachzudenken. Musstest du denn danach auch weiter Medikamente nehmen? Danach musste ich auch weiter Medikamente nehmen. Nimmst du die bis heute? Nein, heute nehme ich sie nicht mehr. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, der Vorfall mit dem Messer, der ist damals auch mit Medikamenten passiert. Also das war wirklich mit Medikamenten. Hattest du Medikamente gegen ADHS bekommen? Genau, das war Medikinet, so hieß es. Mhm. Das war auch eine sehr hohe Dosis, ich glaube 50, die höchste, soweit ich weiß. So, jetzt sind 4 Jahre vergangen. Genau. Du hast inzwischen einen Schulabschluss, gehe ich von aus, schon, oder? Sogar zwei. Sogar zwei, nämlich? Einmal den qualifizierten Hauptschulabschluss und einmal mittlere Reife. Ja, perfekt, Gratulation, das ist sehr gut. Mhm. Wie geht es dir seelisch heute? Natürlich belastet mich das von damals immer noch und ich denke auch sehr oft darüber nach. Aber ich habe mir eingeredet, dass ich kein schlechter Mensch bin, sondern dass ich ein Mensch bin wie jeder andere und der auch was aus seinem Leben machen kann, wenn er sich zusammenreißt. Und das hast du ja jetzt schon bewiesen, indem du schon 2 Schulabschlüsse geschafft hast. Genau, und ich bin auch am Anfang von meinem 3. Schulabschluss. Das heißt, das Abitur steht vor der Tür. Genau. Und ich bin jetzt an der Fachhochschule und da habe ich jetzt ein kleines Problem, weil es ist einer in meiner Klasse drin, der damals an meiner Schule war, als das passiert ist. Ach so. Oh. Ich hab mit dem natürlich schon geredet und er hat auch gesagt, dass er das keinem erzählt. Mhm. Und dass ich mir deswegen auch keine Vorwürfe machen brauche. Also ich muss auch sagen, ich habe danach auch noch mit ein paar aus der Klasse geredet. Mhm. Die auch gesagt haben, du, unser Verhalten war nicht okay. Hast das war nicht nur deine Schuld. Mhm. Hast du denn mit dem auch mal gesprochen, den du erstechen wolltest? Nee, mit dem habe ich nicht mehr gesprochen. Glaubst du demjenigen, der jetzt da bei dir in der Klasse ist, dass der stillschweigt über die Vergangenheit? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht einschätzen. Ich würde es mal drauf ankommen lassen, Fabian. Wenn er irgendwie was sagt, dann würde ich ganz offensiv vielleicht sogar der Klasse einfach das mal erzählen, so wie du es mir gerade auch erzählt hast. Mhm. Und wenn man die Fakten und die Hintergründe weiß, dann kann man dir auch da gar nichts mehr vorwerfen. Mein Gott, das ist 4 Jahre her. Du warst ein Kind. Es ist sehr gut, dass du gerade auch vorangestellt hast, deine Situation in der Familie. Das muss man ja alles auch wissen, um dich verstehen zu können. Also ich sage es jetzt wirklich, ohne dich näher zu kennen. Ich glaube wirklich nicht, dass du das gemacht hast, weil das Böse in dir steckte damals und du einfach nur Unheil und Leid anrichten wolltest, sondern das ist entstanden aus deiner seelischen Not heraus. Aus deiner schwierigen Situation, in der du gelebt hast. Ja, wobei sich natürlich seit diesem Zeitpunkt für mich quasi mein komplettes Leben geändert hat, weil ich teilweise heute da sitze und mich, also teilweise graust es mir da vor mir selber, wenn ich dann darüber nachdenke, was ich damals gemacht habe. Also gerade die Zeit in der Psychiatrie, da hatte ich wirklich Angst vor mir selber. Mhm. Aber das hast du heute nicht mehr. Das habe ich heute nicht mehr, weil ich weiß, dass ich kein schlechter Mensch bin und ich gehe ja auch immer noch in psychologische Behandlung. Also, dann ist doch eigentlich alles im grünen Bereich, Fabian. Es ist im grünen Bereich, aber ich wollte einfach auch darüber reden, damit ich das auch wirklich komplett verarbeiten kann und auch mal die Meinung von einem wirklich Außenstehenden haben hören kann. Ich sage dir wirklich in großer Überzeugung, dass mich das beeindruckt, wie analytisch du mir das erklärst und wie nachvollziehbar du mir das erklärt hast. Und ich glaube auch, dass du kein schlechter Mensch bist. Ich finde beeindruckend, wie du über dich reflektierst. Du hast jetzt ordentliche Erfolge schon hingelegt. Und irgendwann muss man dann auch mal so etwas zur Seite legen. Weißt du, ich höre ja hier immer von so vielen Menschen, die sich auch Vorwürfe machen und die große Schuld haben und die schlimme Dinge gemacht haben. Ich finde, man muss das reflektieren. Man muss sich zu der Schuld bekennen. Dann muss man das Beste aus dem Leben danach machen. Und man muss sich irgendwann auch selbst vergeben können. Man soll anderen Menschen vergeben, wenn die mal Scheiße gebaut haben und sich danach gut benehmen. Und man darf sich selbst aber auch vergeben. Das darfst du nicht jetzt dein ganzes Leben lang mit dir wirklich als schwere Belastung mit dir herumtragen. Ja, da bin ich auch ganz stark am Arbeiten, dass das eben... Glaube ich. Also so richtig vergessen werde ich es wahrscheinlich nie können, aber dass ich damit lebe, damit umgehe. Genauso meine ich es, Fabian. Ich freue mich, dass du angerufen hast und dass wir beide uns kennengelernt. Dürfte ich vielleicht noch ganz kurz liebe Grüße ausrichten? Na gut, weil du es bist. Danke. Also ich grüße den Tobi und den Roland, wenn die gerade zuschauen. Ich wollte mich bei denen bedanken, weil die mich auch sehr unterstützen. Ja, das sehr war's gut. Eigentlich. Fabian, du bist in psychologischer Behandlung, hast du gesagt, im Moment. Genau. Oder möchtest du mit meiner Psychologin auch noch ein paar Worte reden? Ja, das können wir machen. Sehr gerne. Dann ruf dich die Magdalena, so heißt heute meine Psychologin, ruf dich gleich an. Du legst bitte auf und sie meldet sich bei dir. Ja. Tschüss. Tschüss, alles gut. Tschüss. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Der Fabian, 1:21 Uhr. Margret, 82, guten Morgen. Ja, hallo. Ja, guten Morgen, Margret. Ja, guten Morgen, Domian. Ich schaue ja nun schon viele Jahre deine Sendung und hätte mir nie träumen lassen, dass ich mich mal mit dir unterhalte. Na, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Über was reden wir? Ich habe am Dienstag Nacht geschaut und da hat ein junger Mann so schlecht über die Geriatrie gesprochen. Ja. Und ich hatte die... Ein Angestellter dort. Ja, aber der muss ja keine Ahnung gehabt haben. Ich war 3 Wochen in einer Geriatrie und zwar ist das eine Kur für ältere Leute, die schwer erkrankt sind und ja, wie soll ich sagen, die ihre Mobilität verloren haben, die sie vorher hatten durch die schwere Krankheit. Ich hatte eine schwere Operation am Rücken, eine Versteifung von 4 Bandscheiben und habe wochenlang im Bett gelegen und konnte nicht mehr laufen und gar nichts. Und ich muss sagen, die haben mich wieder so richtig auf die Beine gebracht. Und das ist eine richtige Kur, die geht über 21 Tage. Und das wird vom Krankenhaus wird das beantragt. Also wenn das Krankenhaus das für, wie soll ich sagen, für wichtig sieht, dass diese Person noch zu mobilisieren ist, dann kommt sie in die Geriatrie. Aber dieser junge Mann hat ja gesprochen wie von einer Palliativmedizin. Ja, das hat mich in der Tat auch etwas gewundert, weil ich auch solche Fälle schon gehört habe, die du jetzt beschreibst, dass das quasi wie eine, im weitesten Sinne eine Reha-Maßnahme ist. Ja, natürlich. Und ich finde, das ist wichtig, gerade für alte Leute, die schwerer an einer Genesung zu kämpfen haben. Mhm. Ich war damals 78 und ich muss sagen, ich wäre, wenn ich aus dem Krankenhaus gekommen wäre, nach Wochen zu einem Pflegefall geworden. Entweder wäre ich in ein Heim gekommen, ich konnte mich nicht mehr alleine duschen, ich konnte nicht alleine laufen und ich hatte zu der Zeit noch eine andere Reha-Maßnahme genehmigt bekommen, also eine normale. Und da hätte ich gar nicht hingekonnt, weil ich ja nicht laufen konnte und mich nicht selber duschen konnte und nichts. Ach so, das heißt, die haben dich da erstmal fit gemacht für eine andere Reha, für die normale Reha. Genau. Ah, verstehe. Und das fand ich von diesem jungen Mann, der hat das ja so erzählt, als kämen die Leute zum Sterben dahin. Und er hat ja das so auch erzählt, dass... ich habe mich so aufgeregt, also und da habe ich gedacht, also jetzt rufst du mal an das und willst das mal gerade stellen. Das ist sehr gut, aber wahrscheinlich wie in allen Dingen liegt die Wahrheit in der Mitte, dass es solche Fälle gibt, die er beschrieben hat. Und ja, natürlich, aber das muss ein besonderes Heim sein, Domian. Wie hast du denn, was hast du gesagt, wie lange warst du dort? 3 Wochen. 3 Wochen, okay. 21 Tage. Da hast du ja auch mitbekommen, was da so abgeht und ja, wer da noch so liegt. Natürlich, Das geht wie bei jeder anderen Reha, bloß eben dementsprechend, wie diese älteren Leutchen drauf sind. Wir hatten zum Beispiel jeden Morgen nach dem Frühstück zwischen 9 und 10 eine Stunde Gymnastik. Zwar im Sitzen, aber der ganze Körper wurde bewegt. Ob das die Beine waren mit Drehen und die Hände und der Kopf. Und der Tag, der lief so richtig kurmäßig ab. Also man hatte seine eigene Physiotherapeutin, die einen 3 Wochen betreut hat. Und mit dem Fango, na ja gut, ich meine, wenn jetzt draußen heiß ist und du hast Beschwerden im Rücken, dann kriegst du ihm mal eine Fango. Er hat das auch so dargestellt, als wäre das alles schade für die alten Leute anzuwenden. Also aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass es natürlich dort, und da hatte er schon recht, schon auch sehr viele Menschen gibt, die wirklich todkrank sind und die nicht so wie du die das die kommen nicht in eine Geriatrie. Die kommen nicht in eine Geriatrie? Nein. Doch. In eine Geriatrie kommt nur einer, wo der Arzt im Krankenhaus feststellt, da kann man mit Mobilisation noch mal was erreichen. Und es ist so, ich fahre heute wieder Auto und alles und ich war ein schwerstkranker Mensch Das stimmt nicht so, wie du es gerade gesagt hast. Aber entscheidend ist für mich, dass du da eine gute Erfahrung gemacht hast. Was stimmt nicht so, was ich gesagt habe? Dass das quasi nur eine Reha-Maßnahme ist, in eine Geriatrie eingewiesen zu werden. Ja, doch, das ist wie eine Kur über 21 Tage. Ja. Das glaube ich nicht, aber vielleicht kriegen wir auch nochmal eine Rückmeldung von Leuten, die dort arbeiten. Ja. Also ich habe es jedenfalls so erfahren und mir ist das auch so gesagt worden. So, also, wichtig ist, jetzt bist du heute 82, das liegt ein paar Jahre zurück. Wie geht's dir denn heute? Ja, mir geht es gut. Ich muss zwar mit dem Stock laufen. Damals konnte ich nicht mal richtig mit dem Rollator laufen. Mhm. Ich fahre wieder Auto. Ich war jetzt erst wieder in Baden-Baden bei meiner Freundin. Also ich habe mich, wie man so schön sagt, top erholt. Ja, das ist doch eine sehr, sehr gute Rückmeldung. Und deswegen habe ich mich so aufgeregt, weil ich das alles so unrealistisch empfand, was er gesagt hat, weil ich es anders erlebt habe. Insofern super, dass du angerufen hast, liebe Margit. Dann haben wir das geklärt und vielleicht kriegen wir noch ein paar Rückmeldungen von Leuten. Wäre schön, wenn da noch mal jemand anders dazu melden würde. Meine Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Kann ich auch eine Autogrammkarte bekommen? Aber sehr gerne. Ja, hätte ich mir nicht träumen lassen. Aber ich finde es schon gut. Ich gucke deine Sendung sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, bla bla bla, wie alle anderen. Ich bedauere es sehr, dass du aufhörst, weil das wirklich eine gute Sendung ist. Ich hoffe, dass die gleiche dann irgendwie auch mal wieder aufgelegt wird. Dankeschön, Margit. Du legst auf und wir melden uns nochmal wegen deiner Anschrift. Ich wünsche dir auch alles Liebe und Dankeschön. Gute. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Sendung ist, das wisst ihr, die meisten von euch, wird am 16. Dezember enden. Aber nächstes Jahr in der Zeit von Januar bis April bin ich in NRW auf Tournee, auf Talk-Tournee. Die Veranstaltung heißt Domian redet. Und alle näheren Informationen, wo ich bin, wann ich wo bin, und wo man Karten bekommen kann und so weiter, könnt ihr auf 1live.de, www.1live.de erfahren und euch dann ein bisschen weiter da durchklicken. www.1live.de. Hier ist Sabine. Sabine ist 39. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Sabine. Ja, ich rufe zu dem gleichen Thema an wie die nette Dame vor mir. Ah. Nur ich bin praktisch, ich arbeite in der Geriatrie. Ich bin Ergotherapeutin. Ja. Und ich habe jahrelang auf einer geriatrischen Station gearbeitet. Und Dame von vorhin, die hat das, glaube ich, verwechselt. Also ich meine, schön, dass sie so positive Erfahrungen gemacht hat, aber ich glaube, sie war in einer geriatrischen Reha. Ah, und der Pfleger hat erzählt von einer geriatrischen Station im Krankenhaus. Genau, so war es. Genau. Und insofern haben beide wahrscheinlich recht. Oder? Nein. Der Pfleger hat meines Erachtens überhaupt nicht recht. Also ich meine, ich kenne ja nicht das Krankenhaus, wo er arbeitet, aber ich habe genau auf der geriatrischen Station als Ergotherapeutin gearbeitet, genau mit so Komplexbehandlungen. Es gibt auch bestimmt geriatrische Stationen, wo keine Komplexbehandlungen gemacht werden. Vielleicht erklärst du nochmal für die Zuschauer und Zuhörer, die nicht dabei waren vor ein paar Tagen, was eine Komplexbehandlung ist. Genau, also das ist die Patienten kommen erstmal ganz normal auf die geriatrische Station. Und auch nochmal vorweg erklärt, das ist eine Station für Altersheilkunde. Genau, das heißt, das sind ältere Menschen und auch mehrfach erkrankt. Und deswegen kommen die häufig auf die Station, weil auch wenn die Herzbeschwerden haben, kommen die nicht auf die Kardiologie, vielleicht weil die mehrere Erkrankungen haben oder so viele Medikamente. Und wenn so viel zusammenkommt, dann sind die auf der Geriatrie besser aufgehoben, weil die Ärzte dann halt auch diese verschiedenen Sachen alle im Hinterkopf haben. Im Prinzip eine sehr gute Idee, das so zu machen. So, jetzt sollst du erklären, was eine Komplexbehandlung ist. Genau, also die Patienten kommen auf die Station und dann werden die erstmal von den Ärzten aufgenommen. Und dann kommen auch erstmal ein Physiotherapeut, ein Ergotherapeut auch noch mit auf der Station. Also zumindest bei uns war das so. Ich bin die Ergotherapeutin gewesen und dann geht man dann auch am ersten oder zweiten Tag zu dem Patienten hin, nimmt den auf. Der Physiotherapeut macht so einen körperlichen Test, der nennt sich Time Up and Go, wo man guckt, wie mobil sind die, können die aufstehen, können die laufen oder auch nicht. Und ich bin hingekommen, habe auch erstmal so ein Anamnese, nennt man so ein Kennenlerngespräch gemacht, und gucken, wo hakt, was haben die für Beschwerden, was brauchen die, um wieder fitter zu werden. Man hat so Testungen gemacht, so eine Demenztestung. Zum Beispiel, und hat sich allgemein ein Bild vom Patienten gemacht und auch gefragt, was die wollen. Und diese Demenzsetzung zum Beispiel war auch freiwillig, also ne, habe ich auch immer gesagt, dass das freiwillig ist. Und wenn das jemand nicht machen möchte, weil es ist ja auch unangenehm, wenn man auf einmal von fremden Leuten gefragt wird, ne, was für ein Tag ist und so weiter, dann durften die das auch ablehnen. Das ist jetzt alles noch so die Testphase, sage ich mal, die Ortungsphase. Ja. Was ist aber die Komplexbehandlung? Ja, das ist also, wenn festgestellt wird, dass die einen Hilfebedarf haben und dass die nicht komplett selbstständig sind, dann können die in diese Komplexbehandlung kommen. Das heißt, die bleiben dann 14 Tage auf Station, bekommen normale Untersuchungen. Zum Beispiel, wenn eine Frau ohnmächtig umgefallen ist, kommt ins Krankenhaus, muss ja erstmal festgestellt werden, was die hat. Und wenn die gleichzeitig sagen, das heißt, oh, die ist aber wackelig auf den Beinen oder ne, die kann sich nicht mehr so gut alleine waschen oder wie auch immer, ist unsicher zu Hause, dann kann die in diese Komplexbehandlung kommen. Okay, aber jetzt wir müssen erklären, was Komplexbehandlung ist. Achso, ja, man bekommt die normale Behandlung im Krankenhaus und zusätzlich Ergotherapie, Physiotherapie. Ah, okay. Und auch dann vielleicht von der Bäderabteilung, was der als Fango beschrieben hat. Nun war der Vorwurf des Anrufers vor ein paar Tagen, der ja als Pfleger dort arbeitet, dass diese Komplexbehandlung sinnlos angewandt wird, nur damit die Träger absahnen können, Geld absahnen können. Ja, das hat mich auch mega aufgeregt. Na, also mit diesen Behandlungen wird gut Geld verdient, das ist definitiv so. In der Zeit, wo ich im Krankenhaus gearbeitet habe, ist das auch expandiert, da sind es noch ein, zwei Stationen sind noch mehr aufgemacht worden. Aber das ist, weil Behandlungen relativ günstig sind und weil die Patienten länger bleiben. Da wird aber keiner, der gegen seinen Willen behandelt oder kein Sterbenskranker wird behandelt. Da sterben auch nicht die Leute, wie die fliegen, ne, sondern die werden, Sinn ist es, die wieder fitter zu machen für zu Hause oder zu gucken, wie man denen helfen kann, dass die so gut wie möglich Lebensqualität gewinnen. Und das ist praktisch ein Zusatz zu der normalen Behandlung. Okay, das hört sich gut an. Siehst du denn aus deiner Erfahrung auch irgendwas Kritisches? Es gibt auf jeden Fall Komplexbehandlungen, die machen mehr Sinn bei Patienten, welche die machen weniger Sinn. Ne, weil man da halt gut Geld mit verdienen kann, ist das auch so, dass man da halt auch, ich sag mal, die demente Omi mit behandelt. Ne, aber es ist in keinem Fall schädlich für den Patienten. Macht in jedem Fall Sinn und ich konnte immer mit gutem Gewissen dahinterstehen, habe das Gefühl, was Sinnvolles zu tun. Weil es so, auch wenn man sehr immobile Patienten hat, dann zum Beispiel nach einer Operation und die bleiben nur im Bett liegen, da ist dann die Gefahr groß, erstmal, dass die später nicht mehr auf die Beine kommen. Und auch zum Beispiel eine Lungenentzündung. Wenn die Lunge nicht richtig belüftet wird, weil die nur liegen, ist das eine große Gefahr. Und dann kann eine einfache Gangschule, wo man den Patienten motiviert aus dem Bett zu kommen und um ihn abzusichern mitläuft, mit dem Rollator läuft, kann eine große Hilfe sein. Und auch die Zuwendung. Wir wissen alle, dass die Pflegekräfte unheimlich viel zu tun haben und nicht mehr so viel Zeit für den einzelnen Menschen. Okay, also das ist jetzt eine sehr positive Meldung, ausgelöst durch diese sehr negative Meldung vor ein paar Tagen. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du es so dargestellt hast. Und und ich möchte nur, dass die Leute keine Angst haben, auf die Geriatrie zu kommen. Erstmal heißt es gar nicht, dass diese Behandlungen da stattfinden. Und wenn, es ist alles freiwillig, wenn einem das nicht gefällt, kann man das ablehnen. Sofern man noch in der Lage dazu ist? Ja, wenn man nicht in der Lage dazu ist, dann bekommt man keine Behandlung. Mhm. Also es sei ein Dement, aber wenn auch jemand sagt, ich will das nicht, lass mich in Ruhe, ich möchte nicht aus dem Bett raus, dann versucht man es. Aber wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Ja. Und es werden bestimmt keine todkranken Menschen behandelt. Gut, das wollen wir sehr hoffen. Ich bin ja auch immer eher skeptisch. Ich glaube, dass es sicher Abteilungen gibt, wo sehr ordentlich gearbeitet wird, so wie du es gerade beschrieben hast. Aber gerade bei alten Leuten, wenn keine Angehörigen da sind, wenn die vielleicht leicht dement sind oder unsicher, bin ich sehr skeptisch und habe schon sehr üble Sachen gehört und erlebt auch. Es hängt immer vom Team ab, das mag sein. Ja, ja. Aber ich bin jetzt auch nicht, ich arbeite da jetzt nicht mehr im Krankenhaus, weil ich bin in Elternzeit und bin auch weggezogen. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass ich diesem Krankenhaus jetzt verpflichtet wäre oder da jetzt irgendwelche Vorteile von hätte. Das ist wirklich meine Meinung. Das ist deine Meinung und deine Erfahrung. Genau. Liebe Sabine, vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Dir auch. Tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50 und hier ist die Annika. Annika ist 25. Guten Morgen. Ganz genau. Hallo, lieber Domian. Liebe Annika, weswegen rufst du an? Hi. Ja, ich versuche das mal so leicht wie möglich aufzurollen, weil die Gedanken doch sehr wirr sind derzeit. und zwar, ich habe einen Freund, wir sind erst seit Januar zusammen, also noch nicht allzu lange. Und in der Kennenlernphase haben wir uns dann natürlich alles Mögliche erzählt, wie man das halt so macht, ne? Mhm. Und für mich ist es ganz wichtig, dass mein Partner gewisse Punkte eben genauso trifft, wie ich sie gerne hätte. Also natürlich neben Vertrauen, Ehrlichkeit, Respekt und so weiter. Das habe ich gar nicht verstanden. Was ist für dich wichtig? Gewisse Punkte, die ein Partner mitbringt. Die ein Partner mitbringt, okay. Mhm. Genau, der Partner, also der Freund, genau. Ja, ja. Wie eben Vertrauen, Ehrlichkeit, Respekt und so weiter. Mhm. Und dann war das so in der Kennenlernphase, dass er mir erzählt hat, dass er mal in der Nazi-Szene war. Ich weiß, das ist schon ein sehr ausgelutschtes Thema. War für mich erstmal ein sehr großer Schock, weil ich möchte nicht sagen, ich bin links positioniert politisch, aber ich bin ein sehr offener, ein sehr toleranter Mensch. Mhm. Und wieso sagst du so zwischendurch, das ist ein ausgelutschtes Thema? Ja, weil über Nazi reden, das ist einfach wirklich sehr komplex und es gibt so viele Vorurteile und da habe ich dann eben auch versucht, selber ohne Vorurteile ranzugehen. Okay, also er hat dir erzählt, dass er da aktiv war. Also er war in der Nazi-Szene, genau. Wie alt ist er heute? Er ist 27. 27. Wie alt war er, als er dort aktiv war? Das war um die Minderjährigkeit rum, also 17, 18, sowas in der Art. Also schon wirklich ein Zeitchen her, ja, in der Schulzeit. Und wie lange hat er das dort gemacht? Ach, da fragst du mich was. Das weiß ich gar nicht. Also soweit ich weiß, auf jeden Fall seine Schulzeit lang. Mhm. Na, aber ja, ich habe ihn damals natürlich auch ausgefragt, wie es denn jetzt da war, weil ich könnte mit keinem Menschen zusammen sein, der jetzt schwarz schlägt. Hm? Ja, wichtig ist genau. Was hat er gemacht da? Genau, habe ich ihn auch so gefragt, weil mir das eben auch ein wichtiger Punkt war. Und er hat mir gesagt, eigentlich hat ihn dieses ganze Nazi-Parolen-Zeug nicht interessiert, sondern eher diese Zusammengehörigkeit. Mhm. Und das war für mich ein Aspekt, mit dem ich leben konnte. Mhm. Eben weil ich sage, okay, jeder Mensch muss sich mal irgendwo zugehörig fühlen. Mhm. Von seinen Eltern wurde ihm das freigelassen, was er für eine politische Meinung sich selber bildet. Warum ist er denn wieder rausgegangen? Ja, weil ihm das dann wirklich zu nazimäßig wurde. Mhm. Also eben, weil von ihm auch Sachen verlangt wurden. Genau, Gedanken verlangt wurden, dass er dann langsam auch mal in diese Nazi-Richtung geht. Und das hat ihm damals nicht gefallen. Was hat er denn, aktiv auch was unternommen damals als Zugehöriger? Nee, also das hat er nicht gemacht. Mhm. Gut. Also das ist auch Gott sei Dank gut so gewesen, ne? Weil das könnte ich auch sonst nicht vertreten. Mhm. Und naja, jetzt ist halt schon ein bisschen Zeit vergangen, wir haben uns noch weiter kennengelernt. Und ein großer Knackpunkt ist jetzt derzeit für mich, dass wir aufgrund der Landtagswahlen in Berlin einige Diskussionsthemen hatten, weil ich natürlich auch ihn weiter kennenlernen will, er soll mich weiter kennenlernen und so weiter. Flüchtlingsdebatte immer ganz groß, da kriegen wir uns auch oft in die Wolle, wo wir dann darüber reden. Wie steht er denn, wo und wie steht er heute politisch? Ja, das ist eben der Knackpunkt, das habe ich jetzt erst in den letzten Tagen mehr oder weniger erfahren. Wir hatten vor allem über das Adoptionsrecht für Lesben und Schwule geredet. Mhm. Also, dass eben denen gewährt werden soll, dass sie auch Kinder adoptieren dürfen. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, warum nicht? Das sind genauso Menschen wie du und ich und die können den Kindern genauso ein Zuhause bieten und so weiter. Also, meine Meinung ist wirklich sehr offen dem Ganzen gegenüber. Mhm. Und er sagte dann, vor allem gestern in einem Satz, es wäre gegen die Natur, hätte die Natur gewollt, dass Schwule oder Lesben ein Kind kriegen können, dann wäre das so gewesen. Mhm. Und der Spruch, der hat mich so schockiert, vor allem mit diesem Hintergrundwissen, dass er eben in der Nazi-Szene war und ja, dass er eben sehr interessant ist, was das angeht. Das hat mich sehr schockiert. Ja. Gab es denn da nicht eine heftige Diskussion zwischen uns? Ja. Ja. Aber du konntest ihn nicht erreichen. Ich konnte ihn überhaupt nicht erreichen. Nein, sein Weltbild ist da festgelegt. Er sagt, ihr kommt beide aus Berlin. Ja. Ja. Genau. Was hat er denn in Berlin jetzt gewählt zum Abgeordnetenhaus? Er hat gar nichts gewählt. Aber er meinte zu mir, wenn er gewählt hätte, hätte er die AfD gewählt. Mhm. Und da ging dann für mich schon das Diskussionsthema los. Mhm. Mhm. Weil es ist natürlich wichtig, wenn man sich eine politische Meinung bildet, dass man nicht nur das liest, was irgendwie ein AfD-Parteiprogramm sagt, sondern dass man sich auch informiert, was sie mal in der Geschichte getan haben, also was sie öffentlich gesagt haben, was gewisse Politiker gesagt haben. Aber gut, das ist auch nochmal so ein extra Thema. Also weißt du, ich finde ja, dass man in einer Beziehung muss man politisch nur wirklich nicht muss man politisch nicht gleicher Meinung sein. Aber es gibt schon Grenzen, wo ich das zum Beispiel nicht könnte. Ich könnte jetzt nicht mit einem Nazi zusammen sein und ich könnte auch nicht mit einem überzeugten Kommunisten zusammen sein. Das könnte ich nicht. Genau, so geht es mir gerade auch. Da bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich überlegen muss, du merkst, mich nimmt das auch sehr mit, wo ich überlegen muss, was ist mir wichtiger. Mhm. Weil ja, ich liebe ihn und wir sind inzwischen auch schon verlobt, was für mich ein sehr großer, wichtiger Schritt war. Das ging aber flott bei euch beiden. Ja, das stimmt. Aber wenn ihr in so grundlegenden Dingen, jetzt wie schon bei dem Thema Schwule, Adoptionsrecht für Schwule und Lesben, so auseinander driftet, dann habt ihr euch wahrscheinlich ständig in den Haaren, wenn ihr über politische Themen, über Flüchtlinge redet, über all die wirklich polarisierenden Sachen. Also ich bin eine Person, die auch sehr gerne diskutiert und das auch gerne mal ausdiskutieren möchte. Er geht dem Ganzen dann aus dem Weg meistens, möchte dann nicht mehr drüber reden, weil er sagt, gestern zum Beispiel hat er gesagt, ich fordere von ihm Toleranz gegenüber Schwulen, Lesben, Ausländern und so weiter. Mhm. Aber selber wäre ich die intolerantste Person, weil ich seine Meinung nicht akzeptieren würde. Mhm. So dreht er den Spieß rum, ne? Also das klingt für mich so, ja. Mhm. Mhm. Oh, Annika, also da hätte ich an deiner Stelle auch Schwierigkeiten. Und ich würde mir das Ganze erstmal noch eine Weile in Ruhe angucken. Mal sehen, wie oft ihr da aneinander eckt und wie grundsätzlich und fundamental das Ganze ist. Mhm. Ich meine, man redet ja nicht jeden Tag über Schwule und Lesben, bleiben. Wir funktionieren super im Alltag. Es ist auch eine wunderschöne Beziehung an sich. Nur wenn du solche Sachen hörst, das ist halt, eine Beziehung ist wie ein Hausbau. Und du brauchst halt ein Fundament und du brauchst Wände. Und wenn eine dieser... Ja, ich verstehe, was du meinst. Unterhalte dich doch einmal einfach mal mit ihm über die Nazi-Zeit, was er dazu sagt. Ob er das auch noch irgendwie versucht zu relativieren oder einzuordnen oder vielleicht sogar zu verharmlosen. Frag ihn mal ganz klar, was er über die NSDAP denkt, über den Zweiten Weltkrieg denkt, über Adolf Hitler denkt und so weiter. Mhm. Da kannst du schon viel herauskriegen, ob er nur ein sehr konservativer Mensch ist oder ob es schlimmer ist. Ja, das ist halt immer die Frage, ne? Weil er ist sehr konservativ, er kommt auch aus einer sehr konservativen Familie, finde ich. Mhm. Ich meine, weißt du, so eine Äußerung über die Schwulen und Lesben, das findest du auch in konservativen christlichen Kreisen. Ist dann auch da völlig verbreitet. Richtig. Ich würde den mehr herausfordern. Ich würde mehr über politische Themen und geschichtliche Themen mit dem diskutieren. Dann weicht er mir leider immer aus. Ja, aber wenn du mit ihm, was ich gerade vorgeschlagen habe, wenn du ihn da konkret fragst, dann ist das ja auch schon eine Aussage, wenn er ausweicht. Also wenn man keine Meinung über den Zweiten Weltkrieg und über die Nationalsozialisten hat und da ausweicht, finde ich, ist jemand schon sehr verdächtig. Also ich möchte ihm nicht unterstellen, dass er ein Nazi nein. ist, das auf jeden Fall nicht, nein, nein, ne? Nein, nein. Genau. Aber halt einfach, dass er wirklich noch teilweise dieses Weltbild im Kopf hat, auch was den Respekt gegenüber einer Frau angeht beispielsweise. Da hatten wir auch schon ein paar Knackpunkte, wo ich zu ihm gesagt habe, hey, das ist mein Körper, meine Regeln, ich möchte angefasst werden, wann ich das möchte und nicht, wenn du Lust darauf hast. Na siehst du, da haben wir auch schon einen Punkt. Wenn das zu krass ist bei ihm, wäre das auch eine ganz klare Aussage, finde ich, dass ihr nicht zusammenpasst. Du musst näher an ihn ran. Du musst mehr mit ihm reden. Du musst ihn durchleuchten. Wenn es ihm nicht passt, dann treibe ihn mit deinen Fragen in die Ecke. Das ist, glaube ich, das finde ich legitim, wenn man das macht. Wenn man da irritiert ist und Sorge hat, dann muss auch ein ordentlicher Partner verstehen, dass der andere einfach Informationen über einen haben will. Das ist doch völlig das normal. Stimmt. Finde ich ganz, ganz legitim. Und bremse dich mal ein bisschen so mit dem, also verloben finde ich schon ein bisschen flott nach so ein paar Monaten. Gut, das kann man ja immer wieder schnell auflösen. Also bitte nicht gleich zusammenziehen jetzt und nicht gleich heiraten. Nee, machen wir nicht. Ja. Keine Sorge. Und nicht so schnell schwanger werden. Nee, so blöd bin ich auch nicht. Annika, okay, also nimm den Knaben mal ein bisschen ein bisschen härter ran. Das finde ich schon legitim. Das darfst du machen. Ja. Viel Glück okay. und alles Gute. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Tschüss, Annika. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Jutta, 51. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Grüß Jutta, dich. Guten Morgen. So, jetzt reden wir beide. Über was reden wir? Du hattest das Thema Geschwister. Und gestern. Da war ich sehr elektrisiert und habe mich bei euch gemeldet, weil das Thema Geschwister für mich ein großes Thema ist. Warum? Ich bin die gesunde ältere Schwester eines behinderten Bruders. Mhm. Mein Bruder hat das Prader-Willi-Syndrom. Das kenne ich nicht. Ja, das ist wenig bekannt. Also Prader-Willi heißt also eine geistige Behinderung, eine motorische Einschränkung. Mhm. Und was ganz schlimm ausgeprägt ist, die Gier nach Essen. Die Gier nach Essen? Also das muss eingedämmt werden, sonst diese Menschen sich buchstäblich tot. Ach, also die haben kein Sättigungsgefühl. Kein Sättigungsgefühl, genau. Der würde, wenn man nicht Einhalt gebieten würde, essen. Ja, bis er platzt. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Ja, das ist auch im Moment noch wenig bekannt, aber ich glaube, also als Teil einer geistigen Behinderung. Ja, aber das ist als Teil einer geistigen Behinderung ist das so verstehen. Ganz genau. Mhm, ganz ja. genau. Wie, du bist 51, wie alt ist dein Bruder heute? Mein Bruder 46. Mhm. Wir hatten ja gestern auch einen Fall, wenn du dich vielleicht erinnerst, wo ein junger Mann angerufen hat, der auch einen geistig behinderten Bruder hatte. Und mich hat so beeindruckt, dass die Familie so zusammenhält und dass es keine Aggressionen gab und dass es alles sehr liebevoll abgelaufen ist, obwohl es auch sehr, sehr anstrengend ist, wie er es beschrieben hat. Wie war es bei euch? Bei uns ist genau das Gegenteil. Ach. Also meine Familie ist an der Behinderung zerbrochen. Erklär das mal genauer. Das ist also wir sind zwei Kinder nur. Mhm. Und meine Mutter und mein Bruder haben immer so eine Einheit gebildet. Mhm. Mein Vater ist mittlerweile verstorben. Mein Vater konnte mit der Behinderung überhaupt nicht umgehen. Aber der Junge war immer bei euch zu Hause? Ja, Also er hat dann natürlich die Lebenshilfe irgendwann besucht und ist, ich weiß gar nicht mehr, wie alt er genau war, ist dann auch übergesiedelt irgendwann. Ja gut, aber die ganze Jugend und Kindheit. Also Werkstatt und später dann auch ins Wohnheim gezogen. Mhm. Und da ging das dann nicht mehr wegen der Essstörung. Mhm. Und dann ist er in eine Spezialeinrichtung gekommen in der Heide. Da hat man sich auf Prader-Willi spezialisiert. Also da können zum Beispiel diese Menschen gar nicht an Lebensmittel ran. Das ist also gewährleistet, dass da niemand sich Schaden zufügen kann. Das heißt, diese Erkrankung oder dieses Phänomen tritt öfter auf, wenn man sich schon spezialisiert hat darauf. Ja, ja. Eine Klinik oder eine Abteilung, wo es nichts zu essen gibt, also wo die Leute, die Patienten... Ja, das wird zugeteilt. Das wird zugeteilt, Kühlschrank natürlich. Ist abgeschlossen. Ja, ja. Und dann wird zugeteilt und man versucht einfach den Umgang mit Lebensmitteln zu normalisieren. Kann man das denn trainieren? Die Bewohner können auch kochen, aber eben nur unter Aufsicht und essen eben auch nur unter Aufsicht. Haben Sie denn überhaupt die Muße zu kochen oder stopfen Sie während des Kochens alles in sich hinein? Das würden Sie tun, ja. Also ich kann ein Beispiel nennen, das ganz, ganz schrecklich ist und das hält bei mir auch immer noch nach. Mittlerweile habe ich weder Kontakt zur Mutter noch zum Bruder. Aber als wir noch Kontakt hatten, da war was ganz Schreckliches passiert. Da ist ein Bewohner nach Hause gefahren im Zug und hatte irgendwie ein Brot mit und hat das so gierig in sich reingestopft, dass er daran erstickt ist. Mhm. Und das zeigt eigentlich, wie abgedriftet der Umgang mit Lebensmitteln ist. Wenn man diesen Menschen, die diese Erkrankung haben, wenn man ihnen portioniert Essen gibt, sind sie dann in der Zwischenzeit ruhig oder verlangen sie ständig nach Essen? Wir verlangen. Ja, ja. Weil sie auch haben sie auch ein Hungergefühl ständig? Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich immer nur Hunger ist oder ob das so die blanke Gier ist. Mhm. Also mein Bruder ist zum Beispiel regelmäßig ausgeflippt am Tisch, wenn es keinen Nachschlag gab. Und da zeigt sich, wie sehr unsere Familie, ich kann ja nur von meiner sprechen, dadurch beeinträchtigt wurde. Also meine Mutter hat dann immer um des lieben Friedens willen Nachschlag gewährt, obwohl das völlig verrückt war. Mein Bruder hatte dann Diabetes. Meine Mutter hat ja immer so diese Gratwanderung versucht, aber ist letztendlich eben doch umgefallen, hat ihm dann eben doch was zugesteckt. Aber wenn der Nachschlag fordert, dann fordert er doch nochmal Nachschlag auf den Nachschlag. Ja. Wenn er keine Sättigung hat. Ja, also irgendwann musste rigoros gesagt werden, jetzt ist wirklich Schluss. Meine Mutter musste auf den Punkt genau kochen. War der Bruder auch sehr übergewichtig? Sehr. Sehr. Ja, ja, ja. Also ich kann mich erinnern, mein Bruder hatte zu Glanzzeiten 170 Kilo. Mhm. Und es ging ihm gesundheitlich so schlecht, dass der Arzt gesagt hat, wenn jetzt nicht was passiert, dann wird er sterben. Die geistige Behinderung, wie stark ausgeprägt ist die? Ja, das muss man differenziert sehen. Also er wäre nicht in der Lage, allein zu leben. Mhm. Aber er hat ein sehr feines Gefühl für die Emotionen anderer Menschen. Kann er sprechen und kommunizieren? Ja, also die Sprache können eigentlich nur wir verstehen. Mhm. Die ist rudimentär. Mhm. Die Grammatik ist so gut wie gar nicht vorhanden. Mhm. Die Aussprache ist mitunter klar, manchmal eben nicht. Mhm. Und deswegen, ja, also richtig verstehen können eigentlich nur die Familienmitglieder. Vielleicht erklärst du noch etwas genauer, warum die Familie an dieser Behinderung zerbrochen ist. Ja, also mein Bruder ist ein sehr manipulativer Mensch und weidet sich daran, wenn andere in Schwierigkeiten geraten. Also ich kann ein Beispiel nennen, damit man sich das vorstellen kann. Mein Bruder hatte als Kind eine Plastikwerkbank. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Früher hat man Gardinen mit Bleiband beschwert. Also das, ja, das weiß ich von meiner Mutter noch. Ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und dieses Bleiband, das hat er meterweise besessen und hat dann das Bleiband durch die Lücken in dieser Werkbank gezogen. Das gab so ein klackerndes Geräusch. Mhm. So, jetzt der Schwenk, wir durften als Kinder eine halbe Stunde am Tag Fernsehen schauen. Mhm. Und mein Bruder hat diese Zeit benutzt, um mit dem Bleiband, also das Bleiband durch die Werkbank zu ziehen. Und das hat mich natürlich aufgeregt, weil die Zeit, eine halbe Stunde Fernsehen gucken, war natürlich auch begrenzt. Und es klackerte ständig dann. Es klackerte ständig und ich habe dann gesagt, jetzt hör endlich mal auf, ich möchte das jetzt mal gucken. Mhm. Ja, und da gab es natürlich Diskussionen, wie bei Geschwistern auch. Mein Bruder fing an zu brüllen. Mhm. Und ja, dann kam mein Vater rein, knallte mir ein paar und sagte, wenn jetzt nicht Ruhe ist, dann kommst du in ein Heim. Mhm. Also ich. Du? Ach so. Ich. Mhm. Du. Mhm. So, und ich erzähle das deswegen, weil das so stellvertretend für viele Situationen ist. Mhm. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich mich ganz stark unter Druck fühlte und eben auch mich bemühte, keinen Schritt nach links, keinen Schritt nach rechts, schön konform, ja, keinen Ärger machen, ja, nicht anecken. Mhm. Und da leidet die Persönlichkeit. Und das ist etwas, wo ich im Moment gerade bei bin, das alles aufzuarbeiten. Das heißt, die Eltern hatten nicht die Kraft, euch beide souverän zu erziehen. Nein. Und jedem gerecht zu werden. Nein. Der Vater war, wie du sagst, überfordert mit der Behinderung und die Mutter alleine konnte es nicht stemmen. Ja, sie hat das dann eben versucht durch, also mich, ich sage das jetzt mal so aus meiner Kindheitssicht, mich unsichtbar zu machen, um ja keine Probleme zu haben. Das gipfelte daran, und da bin ich im Moment wirklich am Aufarbeiten, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also mein Vater zum Beispiel, der hat dafür gesorgt, dass wir völlig isoliert waren. Also mein Vater schämte sich für die Behinderung. Wir sind nirgendwo hingegangen. Und für mich war somit die Schule die einzige Möglichkeit, um normale Menschen um mich herum zu haben. Normales Leben, Lachen, normal zu kommunizieren, Freude, soziales Umfeld und zu haben. Und während dieser Schulzeit, ich war 15, habe ich aus der Parallelklasse einen Jungen kennengelernt, für den ich geschwärmt habe. Und das durfte ich nicht. Das sollte ich nicht. Und ich wollte aber so gerne, weil der Umgang miteinander, das war so eine kleine Clique, das gab für mich so eine Normalität. Und ich kann mich erinnern an einen Tag, das war eigentlich ziemlich schrecklich. Da habe ich, und das muss ich mir allerdings auf die Fahnen schreiben, da habe ich meine Mutter angelogen, habe gesagt, ich besuche eine Freundin und war aber in Wirklichkeit mit der Clique verabredet. Und was ich nicht wusste war, meine Mutter ist mir hinterhergefahren, hat mich dann quasi da rausbuxiert, mich beschimpft. Wir sind dann nach Hause gefahren und ich hatte das Gefühl, wie so, als würde man mir eine Käseglocke überstülpen. Ich war völlig isoliert. Ich habe nur noch gedacht, jetzt kannst du gar nicht mehr. Ich hörte dann immer nur, meine Mutter sagte dann, und du hast jetzt genau 20 Minuten Zeit, zur Schule zu gehen und 20 Minuten Zeit, um von der Schule zurückzukommen. Du wirst keinen Menschen sehen, du wirst jetzt hier bleiben und keinen Ärger mehr machen. Ist denn daraus nicht bei dir eine Aggression auf den Bruder erwachsen? Die Aggression hat sich erstmal gegen mich selbst entladen, weil ich an dem Tag versucht habe, mich umzubringen. Da war ich 15. Ich habe dann versucht, mir die Pulsadern aufzuschneiden, weil ich den Druck einfach nicht mehr aushalten habe. Oh Gott. Wie ist das denn heute? Was empfindest du heute für deinen Bruder? Also heute ist es ambivalent. Es gibt immer noch, also ich habe ja keinen Kontakt mehr, aber es gibt immer noch Momente, wo er mir unendlich leid tut. Das gilt aber auch für andere behinderte Menschen. Ich finde das schrecklich, dass sie einfach kein eigenes, eigenständiges Leben führen können. Also er tut dir leid auf der einen Seite und auf ja, der anderen? Ja, das ist die eine Seite. Und ich stehe halt im Spagat. Und auf der anderen Seite ist halt, ja, ich kann das schon fast Hass nennen. Also wie viele Jahre hast du ihn jetzt nicht gesehen? Wir haben jetzt 3 Jahre keinen Kontakt mehr. Also ich habe den Kontakt zur Familie abgebrochen. Genau, warum hast du diesen radikalen Schritt getan? Um mich selbst zu retten und zu schützen. Weil ich will nicht mehr nach den Spielregeln meiner Mutter funktionieren. Meine Mutter hat immer Verhalten gefordert und hat das auch lange Zeit durchsetzen können. Deine Mutter lebt noch? Meine Mutter lebt noch, Und wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Also ich habe, gut, es ist jetzt was, vor 3 Jahren ist noch was vorgefallen, das brauchen wir jetzt nicht besprechen, aber es war für mich der Anlass, mit allem aufzuräumen, zu sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das heißt, du hast auch gar keinen Kontakt zur Mutter? Ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr, nein. Auch schon so lange? So lange nicht mehr und ich möchte es auch nicht mehr. So, jetzt wird uns klar, was du gesagt hast, dass die ganze Familie zerbrochen ist durch die... Ja. Glaubst du, dass du irgendwann eine Haltung bekommen wirst, dass du denken kannst, okay, der Mann ist schwer behindert, dem kann ich persönlich gar keine Vorwürfe machen, der weiß nicht, was er tut? Nein, also so stark bin ich nicht, also zumindest im Moment nicht. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht irgendwann mal ändert, aber ich habe halt gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut getan hat, diese Spielregeln weiter zu akzeptieren. Also die Spielregeln waren der Bruder im Zentrum, und alles drumherum muss ich um ihn drehen und muss auf ihn Rücksicht nehmen. Also ein Beispiel noch. Nee, eine Frage. Wie hat denn deine Mutter darauf reagiert, dass du den Kontakt jetzt radikal beendet hast zu ihr? Ich weiß es nicht, wie sie zu mir steht. Aber hat sie denn nicht versucht, diesen Kontakt wieder aufzunehmen oder gut zuzusprechen oder irgend so etwas? Nein, hat sie nicht. Das ist doch sicher auch enttäuschend für dich. Also ja. Also ich habe wirklich das Gefühl, wie lässt sich das am besten beschreiben, so ein Stück Herz ist rausgerissen, aber ich kann nicht zurück, weil der Preis zu hoch ist. Das heißt Weihnachten, Geburtstag, einen solchen emotionalen... Weihnachten und Geburtstag ist es einfach still. Es ist still? Ja. Es gibt keinen Anruf, deine Mutter schickt ja nicht mal ein Kärtchen oder irgendwas. Nein, sie weiß auch nicht, wo wir wohnen. Ach so. Also wir sind vor... einigen Monaten weggezogen. Wir haben vorher in Niedersachsen gewohnt. Mhm. Ich rufe jetzt aus Nordrhein-Westfalen an. Und meine Mutter weiß nicht, wo wir abgeblieben sind. Das hört sich alles sehr dramatisch an, Jutta. Es tut mir sehr leid, was sich da bei euch entwickelt hat. Jetzt ist meine Sendung vorbei. Das tut mir auch sehr leid. Ich möchte dir aber gerne anbieten, dass sich meine Psychologin nochmal anruft, okay? Okay. Gut, dann macht die Magdalena. Herzlichen Dank, Jürgen, dass ich das einfach mal aussprechen durfte. Das hilft mir nämlich sehr. Sehr gerne, Jutta. Wir melden uns gleich bei dir. Du legst bitte auf. Tschüss. In der Technik Dennis Eickmeier. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch mit einer freien Themennacht. Bis dahin, tschüss.